Also, da ist jetzt ein Planet nicht entdeckt worden. Der Planet, den kennt man schon lange. Das war der allererste, 51 Pegasi, den man entdeckt hat. Aber jetzt, sagen zuerst die Schlagzeilen, hat man das erste Mal ein Spektrum von dem Planet im sichtbaren Licht bekommen, und zwar direkt. Stimmt das? Jein, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar deswegen, man hat das reflektierte Sonnenspektrum beobachtet. Das heißt, das Sonnenspektrum am Planeten reflektiert. Also das ist, aber man hat jetzt Informationen über den Planeten bekommen, weil das Sternenspektrum, das kann ich ja sowieso sehen, da brauche ich nur den Stern angucken. Genau, aber was man bemerkt hat oder was man gemessen hat, ist sozusagen die Dopplerverschiebung von dem Planeten, weil der Planet bewegt sich eben um den Stern, und dadurch ist das reflektierte Spektrum sozusagen verschoben zum Sternenspektrum. Das heißt, was man beobachtet, ist das Sternenspektrum selbst, also den Stern, und dann ganz, ganz klein das Planetenspektrum, aber ein bisschen verschoben, also Doppler verschoben und natürlich runterskaliert im Fluss. Das ist ungefähr 1 zu 100.000, also 100.000 Mal schwächer als das Sternenspektrum. Das heißt, man hat den Planeten nicht direkt gesehen, sondern also man hat das Licht, das vom Stern kommt, und das Sternenlicht, das vom Planeten reflektiert wird. Das hat man gesehen, beides richtig, gemeinsam, und dann musste man das irgendwie auseinander trennen. Richtig. Und man hat es so getrennt, dass eben der Planet bewegt sich, das Planetensignal bewegt sich, während der Stern statisch ist. Das heißt, das Sternenspektrum ist immer gleich, es ändert sich nicht. Und was sich aber ändert im Laufe eines Orbits, ist einfach, dass sich das reflektierte Planetenspektrum sozusagen rundherum bewegt. Also sprich, es bewegt sich einmal kurz ins Blaue und dann wieder ins Rote und dann wieder ins Blaue. Also wenn ich jetzt sage, die Geschwindigkeiten, das Planetenspektrum bewegt sich ungefähr in der Größenordnung von 100 Kilometern pro Sekunde. Also das ist die Dopplerverschiebung. Mhm. Ja, das ist der Unterschied. Das heißt, Also man hat quasi, die haben quasi ein Spektrum aufgenommen, da sind Spektrallinien drin. Dann haben die geguckt, welche von den Spektrallinien bewegen sich periodisch hin und her und welche nicht. Richtig. Und die sich periodisch hin und her bewegt haben, das sind die vom Planeten. Richtig, genau so ist es. Also man hat, und das sind, aber das ist das gleiche Spektrum. Also es ist einfach nur das reflektierte Spektrum, also das Sonnenspektrum reflektiert vom Planeten. Okay, aber man hat. Man sucht noch die gleichen Linien. Und welche Informationen hat man da jetzt vom Planeten drin? Hat man da auch irgendwelche Atmosphäreninformationen vom Planeten selbst drin? Sind da auch irgendwelche Linien drin? Oder? Nein, gar nicht. Also da in dem Artikel haben sie jetzt nur eben das reflektierte Spektrum gefunden. Also ich meine, was man rausfinden könnte, wäre, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, man schaut sich den blauen Wellenlängenbereich an und vergleicht den mit dem roten Wellenlängenbereich und schaut eben, ob da zum Beispiel mehr Reflexion oder weniger Reflexion vorhanden ist im Vergleich zu dem anderen Wellenlängenbereich. Aber das haben sie, glaube ich, nicht gemacht. Also ich habe das Paper jetzt noch nicht genau durchgelesen, aber ich glaube nicht, dass sie das gemacht haben, weil es wäre sehr schwierig. Also man kann jetzt mit der Entdeckung, kann man jetzt keine Aussagen über die Eigenschaften des Planeten machen, zumindest keine Aussagen, die man vorher nicht auch schon machen konnte. Also was man machen kann, ist eben dadurch, es war sozusagen nicht die Geschwindigkeit des Planeten bekannt. Okay. Die wurde jetzt direkt gemessen. Warum war denn nicht bekannt? Weil, also du hast ja von der Radialgeschwindigkeit, wie man ihn entdeckt hat, da kann man da nicht ausrechnen. Oder also ist die Radialgeschwindigkeit, hast recht. Ist die was man eben mit der Radialgeschwindigkeitsmethode macht, ist, man schaut sich ja nur die Radialgeschwindigkeit an. Ja, also wie auf uns zukommt und von uns wegbewegt. Und jetzt weiß man die Umlaufgeschwindigkeit. Ja. Aber man weiß nicht zum Beispiel, wie jetzt die Bahnneigung des Planeten ist. Und das konnte man mit dieser Methode eben feststellen. Okay. Ja. Ist das was, also warum hat das so lange gedauert, bis man das jetzt rausgekriegt hat? War das nur ein technisches Problem, dass man einfach Instrumente gebraucht hat, die gut genug sind? Oder gab es noch andere Gründe, warum das jetzt irgendwie gerade jetzt erst gemacht ist? Wenn wir ein Spektrum suchen und gucken, welche Linien sich bewegen, das hat man ja theoretisch, ist jetzt nicht so, zumindest aus meiner Sicht, nicht so spektakulär. Richtig. Die ersten Messungen gab es schon 1999. Da gab es zwei Teams, ein amerikanisches Team und ein Team aus England. Und das englische Team hatte damals gesagt, wir haben reflektiertes Licht gefunden. Aber das wurde vom amerikanischen Team eben widerlegt. Und danach gab es immer wieder eben Messungen, aber es wurde nie direkt, also das reflektierte Licht gemessen, weil es zu wenig Daten gab. Ich nehme an, ich muss wirklich noch das Paper genau durchlesen. Ich habe jetzt nicht genau die Anzahl der Nächte, die die haben, aber ich nehme an, woran es liegt hier, sie haben erstens mit HARPS beobachtet, das ist der ultra stabile Spektrograph. Und ich nehme an, dass sie dadurch ihre systematischen Fehler unter Kontrolle halten konnten. Und das, weil andere Gruppen haben zum Beispiel mit UVS beobachtet, mit anderen Spektrographen, und die sind nicht so stabilisiert. Ja, also übrigens, sie sagen hier 90 Spektren in 7 Nächten, insgesamt 12,5 Stunden Beobachtungszeit. Ja, das kommt auf jeden Fall hin. Also ich denke mir, das ist wichtig. Es gab andere Gruppen, die hatten über 700 Spektren, aber hatten nichts rausbekommen. Also ich denke, das muss wirklich an den Spektrographen liegen, dass die da wirklich sämtliche systematische Fehler einfach sozusagen rausbekommen konnten. Und ist das, nehme ich an. Und diese Methode, ist das jetzt quasi, dass man irgendwie Licht von Exoplaneten direkt spektroskopieren will, weil das ist ja was man schon länger probiert und wofür man ja auch diese ganzen Riesendinger da, ELT, das große Riesenteleskop in Chile und in Hawaii und so weiter, die ganzen Dinger baut, wenn man halt rausfinden will, wie die Atmosphären sind, gerade auf den erdähnlichen Planeten. Ist das was mit dieser Technik dann auch geht, oder muss man da wirklich warten, bis man dann die großen Riesenteleskope kriegt? Wenn man jetzt mal den erdähnlichen Planeten man braucht auf jeden Fall die Großteleskope, und sogar mit den nächsten Großteleskopen wird es sogar sehr schwierig werden. Es wird noch immer sehr schwer bleiben. Dieser Planet, der jetzt hier untersucht wurde, ist ein heißer Jupiter, ja. Aufgebläht, weil er sehr nah am Stern ist. Ja, also der hat einen Radius, denke ich, ungefähr 10-mal so groß wie die Erde. Und ja, also mit den heutigen Teleskopen können wir auf keinen Fall erdähnliche Exoplaneten untersuchen. Und selbst mit der nächsten Generation wird es sehr schwierig werden. Es gibt eigentlich zwei große Methoden, mit denen wir das machen können. Einerseits Transmissionsspektroskopie, und die andere Methode ist, dass man versucht, mit directly imaged planets, also Planeten, die man direkt gesehen hat, die weit weg sind vom Stern, dass man versucht, von denen ein Reflexionsspektrum zu bekommen. Aber das wird wahrscheinlich dann mit niedriger Auflösung sein und nicht mit so hoher Auflösung. Okay. Ist das eigentlich auch die Arbeit, die du machst, oder machst du was ganz anderes? Es ist sehr ähnlich zu meiner Arbeit. Ich habe auch während meiner Doktorarbeit eben nach reflektiertem Licht gesucht, habe mich aber dann auf das Nahinfrarote spezialisiert, weil dort der Kontrast zwischen Planet und Stern viel, viel besser ist. Nur zum Vergleich, im Optischen ist der Kontrast ungefähr 1 zu 100.000 und im Nahinfraroten ist es ungefähr 1 zu 1.000. Also das ist viel, viel besser, das Flussverhältnis. Aber kriegst du alle Spektrallinien im Infraroten, die man sehen will, oder? Im Infraroten ist der Unterschied, man schaut nicht nach reflektierten Licht, sondern man schaut selbst nach der thermischen Strahlung des Planeten. Okay. Ja, das ist dann eine andere Methode. Deswegen ist auch eben der Kontrast viel, viel besser im Infraroten. Und hat man da schon was gesehen bei Planeten? Ja, viel schon. Dass es einige so Direct-Imaging-Bilder gibt, wo man wirklich auch Planeten, meistens eben junge Planeten, die noch warm waren und im Infrarot geleuchtet haben, die man da direkt gesehen hat. Aber hat man da schon mehr als diese Spezialfälle, auch mal irgendwelche näher am Stern, kleiner als Jupiter oder sowas, hat man da schon welche direkt, also das ewige Spektrum oder sowas bekommen? Gut, wir müssen immer, welche Methode jetzt? Also deine Methode. Also jetzt eben, dass man nach hoher Auflösung. Nein, wir stecken noch immer fest bei den heißen Jupitern. Also zu der Zeit können wir nicht runtergehen zu kleineren Planeten. Also wir stecken noch immer fest bei den heißen Jupitern, ja. Okay. Aber da konnte man bis jetzt schon eben Moleküle wie Wasser feststellen und Carbonmonoxid oder CO. Und diese Methode bietet auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial, weil man kann zum Beispiel dann auch rausfinden, ob es mal Winde in der Atmosphäre gibt. Winde äußern sich so, dass zum Beispiel das ganze Planetenspektrum einfach ein bisschen verschoben ist, und zwar ins Blaue. Wie zum Beispiel, ja, wenn die Winde zum Beispiel auf uns zukommen, also sprich, wir schauen uns zum Beispiel die Nachtseite des Planeten an, dann sehen wir Winde von der heißen Tagseite auf die kalte Nachtseite hin. Muss man aber nicht die Rotation von den Planeten kennen vorher? Die ist meistens in diesem Fall sozusagen tidally locked, das heißt, diese Planeten rotieren, haben die gleiche Rotationsperiode wie jetzt sagen ihre Orbitperiode, also ihre Umlaufperiode. Okay. Das heißt, diese Planeten sind meistens so nah am Stern, eben, dass das schnell sozusagen eine 1:1 Resonanz da okay, ist. Dann sind vermutlich werden die Windgeschwindigkeiten auch deutlich höher sein als die Rotationsgeschwindigkeiten und man wird das dann sehen können. Genau, also das kann bis zu 10 Kilometern pro Sekunde sein. Okay, das sind extreme Stürme, von denen wir reden. Das ist, ja, das ist windig, ja, das ist recht. Ja, das ist ein bisschen windig. Okay, gut, also zusammen, wenn wir das zusammenfassen jetzt, ist das eine Sensation, ist es nicht die Meldung, würde ich sagen, aber auf jeden Fall, ist es ein Meilenstein, ist es wichtig, ist es nur ein interessantes Ergebnis? Ich bin jetzt, das ist nicht mein Arbeitsgebiet, ich kann das schlecht einschätzen. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr großartiges Ergebnis, weil es uns eben zeigt, dass wir auch selbst im optischen Bereich sehr viel Informationen vom Planeten rausbekommen können. Diese Studie ist erst ein Anfang und ich denke, in der Zukunft kann man mit dieser Methode dann noch eben mehr rausfinden, wie zum Beispiel eben Winde in der Atmosphäre und vielleicht auch Temperaturprofile rausfinden. Aber ich denke, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner erster Schritt und es ist erst ein Anfang. Ja. Okay. Meine Meinung. Gut, ja. Wunderbar. Dann weiß ich jetzt mehr, als ich vorher wusste. Das ist gut. Ja. Und sag vielen, vielen Dank für die Informationen.